Papagina, Herzensweibchen, Papagina, süßes Weibchen. Siehst umsonst, es ist vergebens, müde bin ich meines Lebens. Sterben macht dir nie mein End, wenn's im Herzen noch so brennt. Diesen Baum, da will ich zieren, mir an ihm den Hals zu schnüren, weil das Leben mir missfällt. Gute Nacht, du falsche Welt, weil du böse an mir handelst, mir kein schönes Kind zu wandelst. So ist's aus, so sterbe ich. Schöne Mädchen, denkt an mich. Schöne Mädchen, denkt an mich. Sich eine um mich haben, ich hänge noch erbarmen, nun so lass ich's diesmal sein. Rufet nur ja oder nein, rufet nur ja oder nein. Keine hört mich, alles stille, alles, alles stille, also ist es euer Wille, nur Papagino frisch hinaus. Deinen Lebenslauf, Papagino, frisch hinauf, ende deinen Lebenslauf. Ich warte noch, es sei, ich warte noch, nun, es sei, wie es man zählt, eins, zwei, drei. Bring mein Weibchen her, klinget, klinget, bring mein Mädchen her. mein Mädchen hier, mein Weibchen hier.